Kundgabe 5440. Empfangen durch Bertha Dudde am 16. und 17.07.1952. Kraftumleitungsprozess. Was sich im Universum abspielt, das könnet ihr Menschen auf Erden nicht ermessen. Denn unentwegt findet ein Austausch statt. Ein Zuleiten des Kraftstromes aus Gott in die zahllosen Schöpfungen irdischer und geistiger Art. Überall sind gewissermaßen Kraftstationen, das heißt, lichtvollste geistige Wesen, die im Übermaß Kraft von Gott empfangen und aufnehmen können, um diese nun wieder weiterzuleiten dahin, wo Licht und Kraft benötigt wird. Es ist ein ununterbrochenes Ausströmen von Kraft aus Gott und ein ununterbrochenes Verteilen dieser in seine Schöpfungen. Da aber nichts sinn- und zwecklos geschieht, vollzieht sich der Umleitungsprozess in einer gesetzmäßigen Ordnung. Und der Wille Gottes, des Gesetzgebers von Ewigkeit, ist in seinen Lichtwesen genauso wirkend wie in Gott selbst. Doch ihnen ist es übertragen, den göttlichen Willen zur Ausführung zu bringen. Das Bestehen der gesamten geistigen und irdischen Schöpfung ist also seinen Lichtwesen, die in höchster Vollendung stehen, übertragen worden, weil der ununterbrochene Kraftempfang diese Wesen auch zu ununterbrochener Tätigkeit antreibt und diese ihre Tätigkeit wieder in dem Ordnen und Versorgen dessen besteht, was auf Kraftzufuhr von Gott angewiesen ist, um wieder im Willen Gottes tätig sein zu können. Die immerwährende Kraftzu- und Umleitung erzeugt ein immerwährendes Leben, wie sie aber auch ein Leben beweiset, denn es tritt kein Stillstand ein, der gleich wäre dem Tod. Es gibt nichts Lebloses im gesamten Universum, solange es von der alles belebenden Kraft Gottes gespeist wird. Es gibt aber auch kein Aussetzen der Kraftzufuhr. Es gibt keine sich abschwächende Kraft, nur wird die Kraft in verschiedener Stärke weitergeleitet, was auch mehr oder weniger pulsierendes Leben bedeutet, weshalb auch die Schöpfungen im Weltall verschiedener Art sind, von den noch völlig materiellen an bis zu den gänzlich vergeistigten Schöpfungen. Doch nichts ist völlig ohne Kraftzufuhr, so dass sich überall Leben bemerkbar macht, wenn auch mitunter kaum erkennbar. Der Kraftstrom aus Gott berührt also in vollster Kraftwirkung seine Kinder, das heißt, die zu höchster Vollkommenheit gelangten geistigen Geschöpfe, die seine Liebestrahlung unmittelbar empfangen und in ihrem Liebedrang diese Kraft verwenden, um zu beseligen die lichtvolle Geistwelt, um unentwegt abzugeben und also den Umleitungsprozess zu beginnen, der als Endergebnis wieder die Rückführung der Kraft aus Gott zu ihm selbst bringen soll, in Form zur letzten Vollendung gelangter Wesen, die wieder als Kinder Gottes seine Liebekraft empfangen dürfen. Im gesamten Universum nun walten Lichtwesen, also Empfänger der Kraft aus Gott ihres Amtes, indem sie gleichsam das Leben dessen sichern, was ihnen zur Betreuung übergeben ist. Es wird schlichtweg gesagt, die Lichtwesen sichern das Bestehen dessen. Es bedeutet das so viel, als dass jene Lichtwesen schöpferisch tätig sind, dass sie als Kraftstationen in der Unendlichkeit diese Kraft im Willen Gottes verwerten und nun immer wieder neue Schöpfungen erstehen, durch ihren Willen zwar, der aber auch immer der Wille Gottes ist, ansonsten sie niemals unbeschränkte Kraft empfangen könnten, weil dies völliges Eingehen in den göttlichen Willen bedingt, also das Wesen eigentlich nur der Ausführende des göttlichen Willens ist, um dadurch höchste Glückseligkeit empfinden zu dürfen. Kein Wesen behält die ihm zuströmende Liebekraft für sich, sondern nützet sie zum Erwecken neuen Lebens, so dass also sowohl ständig Neuschöpfungen entstehen, wie auch das in totem, das heißt kraftlosem Zustand weilende Geistige ins Leben gerufen wird, weil die göttliche Kraftstrahlung stets eine lebenerweckende Wirkung hat und es nur den Kraftempfängern anheimgestellt wird, die Kraft in der rechten Weise anzuwenden, das heißt, sie in Weisheit und Liebe dorthin zu leiten, wo Kraftlosigkeit ersichtlich ist, die zugleich geistigen Tod bedeutet. Unzählige Licht- und Kraftempfänger werden von Gott beglückt. Unzählige Kraftstationen empfangen und senden. Geistige und materielle Schöpfungen erstehen. Finsternis wird von Licht durchflutet, das auch in die Gräber eindringt und zum Leben erwecket. Kein geistiges Wesen, das noch unvollkommen ist, ist ohne solche geistige Obhut. Und jedes krafterfüllte Wesen will sich mitteilen. Es will weiterleiten und den Kraftstrom aus Gott unaufhörlich fließen lassen dorthin, wo Mangel ist an Kraft. Unzählige kleine und kleinste Lebewesen fangen diese Kraft auf und erwachen zum Leben, um nun ihrerseits in den Kraftaustauschprozess einbezogen zu werden. Denn auch das kleinste Lebewesen vermehrt diese Kraft, indem es wieder Wesen das Leben gibt und ununterbrochen die Zuleitung der Kraft vor sich geht, die in Gott ihren Ursprung hat, die aber niemals willkürlich verströmt, sondern nach göttlicher Ordnung, seinem Weisheits- und Liebeprinzip entsprechend, das ganze Weltall erfüllt. Geistige und materielle Schöpfungen erstehen lässet und allem Wesenhaften die Möglichkeit gibt, vollkommen zu werden, indem ihm wieder die Kraft zugeführt wird, derer es sich selbst einst beraubte und die es wieder in Gottes Nähe führt, wo es einst seinen Ausgang nahm. Amen.